Europas Herz muss weiter schlagen. Ein letztes Mal müsst ihr das Schwert erheben. Ein letztes Ringen ums Überleben. Mit dem Teufel ist man uns ein, dass wir zu Griechen haben und andere besser sein. Sie wollen das Recht begehen und verlassen. Der Gast wird zum König, wir gehen am Wettbewerb. Aus alten Tagen, Europas Herz muss weiter schlagen. Ein letztes Mal müsst ihr das Schwert erheben. Ein letztes Ringen ums Überleben. Ein letztes Ringen, um zu überleben.